Top 20. Die besten Plays der Woche mit Enrico Ostendorf. Hier sind die Hits zu Hause und dürfen meinetwegen so richtig laut gehört werden. Herzlich willkommen zum 2-Stunden-Countdown der Lieblingshits unserer Radiohörer, die Top 20. Wir ermittelten diese Platzierung aus allen Musikwünschen der letzten 7 Tage. Und da starten wir auch gleich die Show mit dem neuen Hit von Bastille. Rückblick, die Top 3 der letzten Woche. The Ocean von Mike Perry, vergangene Woche auf Platz 3. Auf 2 hatten wir Bonfire von Felix Jähn. Auf Platz 1 der Sommerhit Don't Be So Shy von Imani. Top 20, die besten Plays der Woche. Auf 89.2 Radio Potsdam. So, da sind sie. 4 Jungs aus London, Bastille. Ende November kommen sie live nach Deutschland. München, Berlin, Düsseldorf und Hamburg stehen auf dem Tourplan. Ihre neue Hitsingle singen sie dann ganz sicher auch. Good Grief. Platz 20. Hier sind Bastille. Watching one near out the other, burning bright right till the end. Now you'll be missing from the photographs, missing from the photographs. Watching through our fingers, watching through our fingers. In my thoughts you're far away, think you are whistling a melody, whistling a melody, crystallizing clear as day. So easily. What's gonna be left of the world if you're not in it? What's gonna be left of the world? Oh. Left of the world, if you're not in it, what's gonna be left of the world? Oh. Control of all of my senses. You might have to excuse me. I've lost control of all of my world. So get drunk, call me a fool. Put me in my place, put me in my place. Pick me up off the floor. Put me in my place, put me in my place. Every minute. Das sind die Top 20. Hi, I'm Adele. Hi, this is Martin Solveig. Hey, I'm Justin Timberlake. Hi, everyone, it's Jennifer Lopez. Die Radio Potsdam Top 20 Hörercharts mit Enrico Ostendorf. Platz 19. Please stop, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please music is my best friend. Franz Zimmer aus Berlin, besser bekannt als Alle Farben. Das war er in dieser Woche mit seinem aktuellen Song Please Tell Rosie auf Platz 9 hier. Top 20. Ihre Hörercharts bei Radio Potsdam mit Enrico Ostendorf. Hit-Tipp. Da haben wir Neues von dem Sänger Clouseau aus Thüringen. Mitte Oktober veröffentlicht er sein 7. Album. Damit wagt er auch einen Neuanfang, denn er hat seinen Manager und seine bisherige Band verlassen. Das Album klingt auch ganz anders als alles, was er jemals zuvor gemacht hat. Wir haben mal reingehört, klingt trotzdem sehr toll. Im Dezember und Februar geht er dann auf Clubtour, kann man ihn also live erleben und jetzt hier bei uns einen Song aus seinem neuen Album. Dieser heißt genauso, nämlich Neuanfang. Hier ist unser erster Hit-Tipp, Clouseau. Drehen. Tausend Fragen schlagen Rad. Ich will kein neues Leben, nur einen neuen Tag. Was tut gut, was tut weh? Mein Gefühl braucht keine Armee. Vor zurück, zur Seite ran. Herzlich willkommen, Neuanfang. Ein guter Plan ist mehr als eine Idee. Werf nicht mehr alles in einen Topf. Veränderung braucht einen klaren Kopf. Will mich nicht schämen für ein bisschen Glück. Bin ich es selber oder spielt die Welt verrückt? Die klaren Linien zwischen Bauch und Verstand. Herzlich willkommen, Neuanfang. Immun gegen Gegenwind, doch ich lauf los. All die schönen Erinnerungen, ich halte sie hoch. Ich fühl mich einen Tag schwach, einen Tag wie neugeboren. Ich will alles nicht bekämpfen, ich will Neues kommen. Folge mein Ruf, Träume verwagen leicht. Ich räum die Blüten aus dem Weg, nutz die Gelegenheit. Halt mich am Vorne fest, es fühlt sich wackelig an. Herzlich willkommen, neuer Fang. Jetzt voten im Internet. Radio-Potsdam.de. Das sind die Top 20 mit Enrico Ostendorf. Auf 89.2 Radio Potsdam. Platz 18. Wait a second, let me catch my breath. Remind me how it feels to hear your voice. Your lips are moving, I can hear a thing. If we had a choice. Die besten Plays der Woche. Auf 89.2 Radio Potsdam. Platz 17. I got this feeling inside my bones. It goes electric, baby, when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. That hot blood in my body. It drops, ooh. Take my eyes off of it. Been so phenomenally. More like the way we rock it. So don't stop. Under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. It's a destination. I can see what you're doing. Dance, dance, dance. The creeping up on you. So just dance, dance. Sing Me to Sleep, Alan Walker hatten wir gerade gehört auf Platz 18 und Justin Timberlake im Remix Can't Stop the Feeling auf Platz 17. Gleich die fantastischen Scrumbellas, vorher Mama Lopez, Ain't Your Mama, schon 17 Wochen dabei, nun ging's drei Plätze abwärts. Aktuell Jennifer Lopez auf Platz 16. I'm gonna be cooking all day. Und das ist für meine Eltern. Ich hab euch durchschaut. Ich bin adoptiert. Die Hinweise häufen sich und niemand sonst in meiner Klasse hat solche Eltern. Und wir haben auch überhaupt gar nichts gemeinsam.

in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can, I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. Brad and Bone Man mit Human auf Platz 14. Die Top 20 Hörercharts bei Radio Potsdam. Top 20 History. Ein Rückblick in die Musikgeschichte. Good times. 1989. Die Mauer zwischen Ost und West öffnet sich, Honecker muss abtreten, David Hasselhoff singt Looking for Freedom und zwei Tage vor Weihnachten geht dann auch endlich das Brandenburger Tor wieder auf. Im Sommer macht man sich über die erste Love Parade in Berlin lustig, mit dabei nur 150 Menschen. 1989 startet auch das schwedische Duo Roxette seine Erfolgsgeschichte. Ein amerikanischer Student schickte eine Roxette-CD, die er während eines Schwedenurlaubs gekauft hatte, an eine Radiostation in den USA. Diese spielte dann diesen Song hoch und runter. So wurde der Song dann innerhalb weniger Wochen bekannt und die Erfolgssträhne von Roxette begann. The Look war ihr erster Hit. Auch heute, 27 Jahre danach, darf diese coole Platte auf keiner, na man muss mittlerweile sagen, U40-Party fehlen. Die Band Fine Young Cannibals hatten ja im Sommer 89 diesen Nummer 1-Hit hier. Good Thing in Deutschland und Großbritannien ganz oben an der Spitze der Charts. Jetzt in der Show, gleich danach die neue Justin Bieber, Craig David kommt und Lion Set.

Platz 12 Let Me Love You von DJ Snake und Justin Bieber. Top 20. Ihre Hörercharts bei Radio Potsdam mit Enrico Ostendorf. Hit-Tipp. Hier kommt unser nächster Hitvorschlag. Zwei Engländer, DJ Segala und Sänger Craig David. Ganz schicke Nummer. Unser zweiter Hit-Tipp, hier ist er. When you're so in love, ain't giving up. Sometimes you gotta take a chance to break through. And when the world is not enough, that's what gives you everything or breaks you. Feeling empty, feel used. It's like we're running on fumes. A little broken, confused. But one thing I know for sure, ain't giving up on you. Ain't giving up on you. Ain't giving up. Craig David und Segala, das war unser zweiter Hitvorschlag. Kann man sich ab sofort bei unserem Programm wünschen. Gleich die 10 erfolgreichsten Radiohits der vergangenen Tage. Jetzt widmen wir uns Platz 11. Jonas Blue, Perfect Strangers. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. The secret tomorrow will hold. We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Feeling this way, there's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go.

Hamburg für Potsdam und die Mittelmark. When you're low and your knees can't rise, you feel helpless and you're looking to the sky. Some people would say to accept defeat. And we'll find a way to cheat. Cause we'll say a little prayer. But if the answer isn't fair, you know you can call on me when you need somebody. You know you can call on me when you can't stop the tears from falling down. Calvary and the help don't come. Well, then we'll find a way to dodge a smoking gun. Cause we'll say a little prayer. But if the answer isn't fair, then call on me. Just call on me. Just call on me.